Gestern war Super Tuesday in Amerika. Hillary Clinton und Donald Trump haben beide groß abgeräumt bei den US-Vorwahlen. Und was im amerikanischen Wahlkampf immer wieder wichtig ist, die Rockmusik, die von den jeweiligen Kandidaten vereinnahmt wird. Adele, Bruce Springsteen, Neil Young und andere laufen da häufig auf den Wahlkampfveranstaltungen. Aber denen ist das oftmals gar nicht recht, weil sie mit dem falschen Lager in Verbindung gebracht werden. Auch in Deutschland lässt sich dieser Trend erkennen. Klaus Walter hat sich das mal näher angeschaut mit einer Untersuchung. Es ist das Ende der Welt und ich fühle mich gut. Als R.E.M. diesen Song 1987 rausbringen, ist der Gedanke, dass Donald Trump mal Präsident der USA werden könnte, ungefähr so weit weg wie das Ende der Welt. 2015 eröffnet der Republikaner seine Wahlkampfshow mit genau diesem Song und beweist ihn für Ironie. Schließlich gilt, je mehr Leute Donald Trumps Kandidatur für das Ende der Welt halten, desto besser fühlt sich Donald Trump. Weniger gut fühlen sich die Musiker von R.E.M., sie untersagen Trump die Verwendung ihres Songs. Michael Stipe, der Sänger von R.E.M., unterstützt übrigens Bernie Sanders, den demokratischen Kandidaten. Auch Adele war not amused, dass ihr Welthit Rolling in the Deep bei Donald Trumps Auftritten gespielt wird. Adele hat der Verwendung ihrer Musik für politische Wahlveranstaltungen keine Erlaubnis erteilt, erklärte ihr Management. In den USA darf der rechtmäßige Besitzer eines Songs die Verwendung untersagen. Besitzer ist in der Regel entweder der Musiker selbst oder sein Verlag. In Deutschland haben es die Politiker einfacher. Hier müssen die Musiker schon eine Klage anstrengen, um eine Vereinnahmung zu verhindern. Die Band Wir sind Helden hat zum Beispiel 2014 einen Prozess gegen die NPD gewonnen. Die Neonazis hatten mit dem Heldensong »Gekommen, um zu bleiben« Reklame gemacht. Wie Adeles »Rolling in the Deep« ist »Dream On« von Aerosmith eigentlich ein unpolitisches Lied. Aber wenn man denn will, kann man bei »Dream On« an den amerikanischen Traum des Donald Trump denken. Amerika wieder groß machen. I am officially running for President of the United States and we are going to make our country great again. Für Steven Tyler, den Sänger von Aerosmith, ist es eher ein Albtraum, dass Trump sein Lied im Wahlkampf einsetzt. Dabei ist Tyler selbst Mitglied der Republikaner, allerdings kein Fan von Donald Trump. Populisten wie Trump geht es nicht um den politischen Inhalt eines Kampagnensongs. Kampagnenfähig ist, was populär ist und Mitgröhlpotenzial hat. Keep on rocking in the free world, singt Neil Young 1989. Eigentlich kritisiert der Song den damaligen Präsidenten George Bush Senior. Am Ende des Kalten Krieges wird der kämpferische Refrain aber auch gerne mal missverstanden als Triumphgeheul der freien westlichen Welt über den geschlagenen Ostblock. Auch diesen Song darf der Kandidat nicht mehr im Wahlkampf verwenden. Der Name Trump steht für eine neue Qualität. So rabiat er mit politischen Gegnern umgeht, so dreist wildert sich der Multimilliardär durch die Popgeschichte. Der gebürtige Kanadier Neil Young würde übrigens Bernie Sanders wählen, wenn er dürfte. Die Toten Hosen dagegen würden eher nicht die CDU wählen, können aber nichts dagegen tun, dass die Christdemokraten ihren Wahlsieg mit einem Hosenhit feiern. Ebenso wenig können die Erben von Tonsteine Scherben verhindern, dass ihre Songs von Neonazi-Bands gecovert werden. Derweil wird in Guantanamo Musik von Metalbands wie Metallica als akustische Folter eingesetzt. Auch bei Bruce Springsteen öffnet sich die Schere zwischen Strophe und Refrain. In den Strophen singt der Boss vom Elend eines Vietnam-Veteranen, der Refrain ist die Lizenz zum patriotischen Fäusteballen. Ronald Reagan setzt Born in the USA im Wahlkampf ein, mit Erfolg. Springsteen ist sauer, Beifall von der falschen Seite. Wir sind hier, wir stehen hier, aufgeteilt, besiegt und auf Beifall von der falschen Seite bekommt auch Paul van Dyk. Der Berliner Musiker möchte der sogenannten Alternative für Deutschland verbieten, seinen Song »Wir sind wir« bei ihren Kundgebungen zu spielen. Van Dyck ist nach eigener Aussage Sozialdemokrat von ganzem Herzen und wundert sich, dass sein völkisches Liedgut auch bei denen gut ankommt, die Flüchtlingsheime belagern mit dem Schlachtruf »Wir sind das Volk«. Wir sind das Volk. Auch Kai Niemann ist eher linksgerichtet, wie er in einem Interview mit der Taz verkündet. Und kann so gar nicht verstehen, dass sein Song »Wir sind das Volk« bei Veranstaltungen von Pegida und NPD gespielt wird. Das ist ein bisschen so, als hätte er ein Spirituosengeschäft und würde sich wundern, dass auch Alkoholiker seinen Schnaps kaufen. Man kann das naiv finden oder einfach nur dumm. Wahlkampf mit Adele und Co. Politische Vereinnahmungen in der Popmusik. Klaus Walter berichtete.